1893er Jahrgang. Früh aufgewachsen mit einer teuflischen Ader. Jetzt mach ich Mucke für die Boys aus der Strafhaft. Heute belabern von Deutschland bis Ghana. Bleib treu zu der Bande und zeig es mir selber. Treu zu Familie, scheiß mal auf Hater. Neymar, guck mal, ich lauf auf jeden Samstag. Mit der Mannschaft, lauf auf den Grandplatz. Tore per Standard, Superstar Style und der Zuschauer schreit. Fußballer halt, chill am Block, bin gut ein Nigger. Action im Treppenhaus, wo ich mit Palettenfrau mach Blicks in Ketten raus. Ruf mich an, wenn du Essen brauchst. Wieder mein Brett gebaut, Jam gibt den fetten Sound. Hol dein Messer raus, ich bin krass wie Bassista. Bring die deutsche Rap-Szene, hasta la vista. N-I-G-G-A, jeder hinter ein Glas oder tritt grad sein Gras. Guck, ich gebe jetzt Gas und mich liebe Mädels am Arsch. 187 Leben wie Stars, yeah. N-I-G-G-A, jeder hinter ein Glas oder tritt grad sein Gras. Guck, ich gebe jetzt Gas und mich liebe Mädels am Arsch. 187 Leben wie Stars. Es ist nicht leicht, ein einfaches Leben zu führen. Man wird von seiner Gegend verführt. Doch ich trete die Tür ein und räum deine Bude aus. Von der Schule raus, rein in das Jugendhaus. Und mach ne gute Tauschgeschäfte mit Kokos. Heute geh ich ins Geschäft und kauf was vom Koko. Jetzt läuft es so rum, gegen den Strich. Ich schäme mich für nichts, nein, ich strebe nach Glück. Mein Leben verrückt, Digga, la vida loca. Hamburg, ich mache Party in der Großstadt. Geh auf den Dom und fahr wie Mario Kokas. Bin blau, kann ich stehen, aber scheiß auf den Notar. Mit einem Bein im Knast, ist mir egal. Ich hab wieder bis zur Frist nicht gezahlt, Nigga. Ich den brutale Schnittwittchen dabei, roll ihn zu, nimm mein Zug und werd high. N-I-G-G-A, jeder hinter ein Glas oder tritt grad sein Gras. Guck, ich gebe jetzt Gas und ich liebe Mädels am Arsch. 187 Leben wie Stars, yeah. N-I-G-G-A, jeder hinter ein Glas oder tritt grad sein Gras. Guck, ich gebe jetzt Gas und ich liebe Mädels am Arsch. 187 Leben wie Stars.